Edgar Lipki in Personalunion Autor und Regisseur setzt sich im folgenden Hörspiel mit Leni Riefenstahl und deren Ästhetik auseinander. Was hat ihr berühmt-berüchtigter Olympiafilm mit Popart zu tun und was verbirgt sich unter der glatten Oberfläche des Schönen damals und heute? Filmmaker Leni Riefenstahl died in Germany last week at the age of 101. Schuhe nah, Wäsche nah, Knochen nah, am KZ-Tor Arbeit macht frei. Schranke, ich meine ehrlich jetzt mal, das haben wir tausendmal gesehen, tausendmal gehört, tausendmal. Rudienko, Haltner, zum Teil von hinten, Zwischenschnitte, Prozessteilnehmer, Schaufeln, Haltner, Arbeitsdienstkolonne, ich kann das halt nicht aussuchen, das kann ich nicht. Ich meine wirklich, ich habe mich gefreut auf unsere Begegnung, ich weiß nicht, was soll aus mir werden, mit sowas kannst du deine Laufbahn aufs Spiel setzen. Es ist doch nicht leicht, aus Reden, aus Vorbeimärschen und so weiter, aus solchen Veranstaltungen einen Film zu machen, der die Zuschauer nicht langweilt. Ich fürchte, ich kann diesen Film nicht machen. Die ganze Materie ist mir fremd. Ich kann nicht einmal die SA von der SS unterscheiden. Woher soll ich denn wissen, was politisch wichtig und unwichtig ist? Was gezeigt werden muss und was nicht? Kamerad, woher stammst du? Bist du Arier? So erzähle. Vernimm, vollende den schönen arischen Tod. Wir erzählen uns gegenseitig, dass wir gut gestorben sind. Was beeinflusst Ihren Blick, also die Schönheit, die Sie gefunden haben in den Filmen? Es sind ja die Berge, es ist das Unterwasser, die Unterwasserwelt jetzt. Es waren die Nuba, also ein afrikanischer Stamm. Woher kommt dieser Blick für das Schöne? Sie haben so oft geredet, weil man Sie natürlich immer gefragt hat, über Ihre Rolle im Dritten Reich, über diese Beziehung zu Hitler. Dass ich jetzt mal einfach annehme, es macht wenig Sinn, darüber zu reden mit Ihnen, oder? Er hatte Sie als Künstlerin gesehen und war fasziniert von Ihnen. Sie haben ihn sprechen hören 1932 in Berlin und waren fasziniert von ihm. Was genau fanden Sie an diesem Mann faszinierend? Das Schweigen setzt eine genaue Kenntnis dessen voraus, was man verschweigt. Da man praktisch nicht für immer verstummt, trifft man eine Wahl zwischen dem, was sich sagen lässt, und dem, was man verschweigt. Das Verschwiegene ist das besser Bekannte. Es ist präziser und es ist kostbarer. Es wird durch das Schweigen nicht nur geschützt, es konzentriert sich daran. Dark screen for 1 hour 5 minutes. Fade in slowly. Dunkle Leinwand. Musik. Etwa 1 Minute. Dann langsame Aufblende. Statue eines Nazi-Adlers. Die Kamera fährt langsam an ihm hinunter, enthüllt einen steinernen Pylon. Der Hintergrund wird für den Titel Triumph des Willens. Wolken wie Berge, aufgenommen aus dem Inneren des Cockpits. Glaziales Streaming. Im Kino der Propeller beginnt der Anflug auf immer dichteres Weiß, bis Blick und Maschine eindringen, das Band durchstoßen. Traumhaft. Langsame Vermählung von Sehnerv und Wolken. Die Blende. Nürnberg am Boden. Stummes Gleiten. Vogelähnlich. Im Bild ihres Schattens filmt die Maschine. Über Dächer. Straßen, die sich in rascher Schnittfolge mit marschierenden Kolonnen füllen. Formationen aus Bäumen. Aus Körpern. Aus der Luft zu lesen wie eine Schrift hin auf den rechten Bildrand. Schnitt. Himmel. Im Tiefflug. Die Maschine. Von rechts nach links. Warten die Bilder. Wanting. Waiting. Praying. Kamera schneidet auf. Flugfeld. Die jubelnde Masse. Eine Frau. Der Aufschlag des Fahrwerks. Mit Gleiten der Maschine. Im Schoß der Menge. Aufgenommen. Korpuskular. Eine Einstellung lang. Hände und Arme zum Himmel. Geschnitten auf die ausrollenden Räder. Ein Junge. Die Tür zur Maschine. Die Menge. Eine Frau. Augen und Mund weit offen. Wanting, waiting, praying, I'm open. Wenn ich kann mich nicht nur auf Arme und den Lauf kann mein Gott nicht mehr nach vorne legen und nicht nach vorne. Amen. Amen. To expression on the faces awaiting Hitler. Kaum hatten wir Platz genommen, verstummten langsam die Stimmen, die Lichter erlöschten und ein Orchester spielte Marschmusik. Dann teilte sich der Vorhang, die Leinwand hellte sich auf und der Film begann. Brief aus Transsilvanien. Graf Dracula wünscht hier in unserer Stadt ein Haus zu kaufen. Das ist die Gelegenheit für Sie, Harker. Der Graf ist reich und freigebig mit seinem Geld. Sie werden eine wunderbare Reise unternehmen. Und jung wie Sie, was bedeutet es da schon, wenn es Sie Schmerzen kostet oder sogar ein wenig Blut? Ich, ein Arier, berichte dir, einem Arier, die Erzählung von den Taten unserer arischen Vorfahren. Als der Trommler begann, kamen immer mehr Mädchen herbei, bogen sich in den Hüften. Sie hielten Ruten und Peitschen in den Händen. Nun erschienen junge Männer, die gleichen, die ich vorher auf dem Kampfplatz gesehen hatte. Allerdings waren sie kaum wiederzuerkennen. Mit Federn und Perlen geschmückt, frisch eingeölt und mit originellen Mustern bemalt, schritten sie langsam an den tanzenden Mädchen vorbei, dieselben mit keinem Blick streifend. Sie setzten sich in der Nähe der Tanzenden auf Steine. Auffallend ihr ernster Gesichtsausdruck. Keiner lächelte. Die Stöcke mit beiden Händen umfassend, hielten sie die Köpfe gesenkt und blickten zu Boden. Ihre einzige Bewegung war das Zittern ihrer Beine, an die kleine Glöckchen gebunden waren. Ab und zu stand einer dieser jungen Männer auf und ging mit tänzerischen Schritten umher, die, anders als die wilden Tanzbewegungen der Mädchen, wie in Zeitlupe wirkten. Ich habe keine Handlung und keinen Spielfilm, sondern nur, was die Eingeborenen da machen. Was tun sie? Das sind einige Dinge. Wie leben sie? Ich zeige das Leben. Wovon sie leben? Abgeschlossen von ihren Familien, wie Priester in einem freiwilligen Zölibat. Was sie da tun und wie sie leben. Als Ende? Ich nehme es jetzt schon an, obgleich ich es jetzt noch nicht weiß. Diese ganz mystischen Totenfeiern, die sie haben. Ich weiß, dass wenn heute sich die Gräber öffnen würden, die Geister der Vergangenheit, die einst für Deutschland ritten und fliegen und starben, sie würden emporschweben und hinter uns würde heute ihr Platz sein, alle die großen Männer unserer Geschichte. Ich weiß, sie stehen heute hinter uns. Und sehen auf unser Erb und unser Wirken. Ich, ein Arier, berichte dir, einem Arier, die Erzählung von den Taten unserer arischen Vorfahren. Derselbe Name Arier besetzt die drei Instanzen der Universen des narrativen Satzes. Ich, der Redner, und ihr, die Versammlung. Dann auf die Toten. Sie, ihr und ich. Seine Bedeutung ist immer, direkt oder indirekt, der schöne Tod. Mir war, als ob sich die Erdoberfläche vor mir ausbreitete, wie eine Halbkugel, die sich plötzlich in der Mitte spaltet und aus der ein ungeheurer Wasserstrahl herausgeschleudert wurde. So gewaltig, dass er den Himmel berührte und die Erde erschütterte. Ich war wie gelähmt. Obgleich ich vieles in der Rede nicht verstand, wirkte sie auf mich faszinierend. Ein Trommelfeuer prasselte auf die Zuhörer nieder. Und ich spürte, sie waren diesem Mann verfallen. In Nürnberg, if you have seen the film Triumph of the Film, you can see that all the people who are there very enthusiastic. It was like, wie sagt man, eine Welle. Immer wieder, immer neu, tosen die Heilrufe aus. Es ist gewaltiger, viel gewaltiger als jede andere Sportpalast-Kundgebung. Es ist so gewaltig, dass man es fast nicht mehr mit Worten wiedergeben kann. Immer wieder neue Heilrufe. Besonders erregend gestaltete sich diese Tanzpantomime noch dadurch, dass die Männer vor dem Trommler stehen blieben, ihre Körper nach rückwärts beugten, ihre Hand an den Mund legten und dann, wie schon vor den Kämpfen, diese raubvogelähnlichen Schreie ausstießen. Und dann kommt eine feuchte, kalte Nacht in Flandern, durch die wir schweigend marschieren. Ich, ein Arier, berichte dir, einem Arier, die Erzählung von den Taten unserer arischen Vorfahren. Hitler lesen. Und als der Tag sich dann aus den Nebeln zu lösen beginnt, da zischt plötzlich ein eiserner Gruß über unsere Köpfe uns entgegen und schlägt in scharfem Knall die kleinen Kugeln zwischen unsere Reihen, den nassen Boden aufpeitschend. Ehe aber die kleine Wolke sich noch verzogen, dröhnt aus 200 Kehlen dem ersten Boten des Todes das erste Hurra entgegen. Dann aber begann es zu knattern und zu dröhnen, zu singen und zu heulen. Und mit fiebrigen Augen zog es nun jeden nach vorne, immer schneller, bis plötzlich über Rübenfelder und Hecken hinweg der Kampf einsetzte. Der Kampf Mann gegen Mann. Aus der Ferne aber drangen die Klänge eines Liedes an unser Ohr und kamen immer näher und näher, sprangen über von Kompanie zu Kompanie. Und da, als der Tod gerade geschäftig hineingriff in unsere Reihen, da erreichte das Lied auch uns. Das Wir erstreckt sich zunächst auf die Lebenden. Ich, der Redner, und ihr, die Versammlung. Dann auf die Toten. Sie, ihr und ich. Durch diesen gleitenden Übergang zum Pronomen, das den Namen ersetzt, wird die höchste Tugend des guten Todes zu einem Ausnahmerecht, nämlich gut geboren zu sein. Die Ausnahme lässt den Augenblick der Tugendhaftigkeit umschlagen. Er fand statt. Und da, als der Tod gerade geschäftig hineingriff in unsere Reihen, da erreichte das Lied auch uns. Und wir gaben es nun wieder weiter. Deutschland. Deutschland über alles in der Welt. Vaterlandsliebe im Herzen und Lieder auf den Lippen war unser junges Regiment in die Schlacht gegangen wie in den Tanz. Bist du Arier, so erzähle, vernimm, vollende den schönen arischen Tod. Darum führen die Wilden Krieg. Endlos erfüllen sie und vernehmen und erzählen demnach endlos die Erzählung ihres Wir. Wer ihre Gegner sind, hat keinerlei Bedeutung. Es sind keine Gegner. Durch sie wird nichts geschehen, was nicht bereits geschehen ist. Leichenberg, Tote mit Nummer auf Brust moments, oder Bauch, Stapel nackter Leichen, Totengesichter, nah, tote Einzel, groß. I set all my faith to see your naked body. Dieses Schweigen signalisiert das Aussetzen des Selbst, seine Spaltung. Dieses Schweigen signalisiert das Aussetzen des Selbst, seine Spaltung. Aber schauen Sie, in Nürnberg, falls Sie den Film Triumph des Willens gesehen haben. Sie können sehen, alle Menschen dort sind völlig enthusiastisch. Es war wie, ja, wie sagt man, eine Welle. Was ist, disappeared, verschwanden, wenn Leute verschwanden? Ich habe nur einen Namen von einem Konzentrationslager gehört. Es war Dachau. Wenn ich mit der Arbeit anfange, vergesse ich das Essen. Vergesse ich, dass ich eine Frau bin. Ich vergesse meine Kleidung. Ich sehe nur meine Arbeit. Die Stimmung einer anderen Schlacht stelle ich mir vor unter glühender Sonne. Wolkenlosem blauem Himmel, der im Film durch den Filter eine gleichmäßige graue Tönung hat. Und die Kampfszenen, fotografisch so aufgefasst, dass sie in ihrer Plastik wie die Reliefs der uns überlieferten antiken Originale erscheinen. Sie haben einmal gesagt, dass das Werk, das Sie am liebsten gemacht hätte oder wo bis dahin alles hingeführt hat, wäre die Verfilmung von Penthesilea gewesen. Als großen Film mit vielen, vielen Darstellern, vielen Komparsen, vielen Statisten. Als großen Film. Vor dem Kriegsausbruch der Amazonen, die großen Spiele. Wettkämpfe und Waffentänze. Als Höhepunkt der Weihetanz. Der in Form einer Pantomime die Stammesgeschichte der Amazonen kurz symbolisiert. Die Tänzerinnen tragen dabei entsprechende Männermasken und Felle. Die Spiele sind eröffnet. Die olympische Flagge wird gehisst. Die Mannschaften, Vertreter der Nationen aus der ganzen Welt richten sich auf. Augen, unzählige, fliegen auf, künden vom Fest des Friedens, sehen nur eine kurze Weile wie eine riesige Wolke über dem steinernen Bau und entschwinden in der Ferne. Die olympische Glocke läutet, kündet den Beginn des Festes. Die Stimmung bei dieser Szene muss fremdartig und heidnisch wirken. Sie kann etwas Tänzerisches haben, sehr stilisiert und knapp in der Bewegung, stark auf das Akustische gestellt. Trommeln, Chöre und seltsam rhythmische Geräusche. Sie haben einmal gesagt, dass das Werk, das Sie am liebsten gemacht hätte oder wo bis dahin alles hingeführt hat, wäre die Verfilmung von Penthesilea gewesen. Ja, absolut. Was hat Sie an diesem Stoff so gereizt? Das Thema. Welches ist das Thema von Penthesilea? Die Lust, ihr Götter, müsst ihr mir gewähren, den einen heiß ersehnten Jüngling siegreich zum Staub mir noch der Füße hinzuwerfen. Das ganze Maß von Glück erlasse ich euch, das meinem Leben zugemessen ist. Dem ist ein Pfeil, geschärft des Todes, der sein Haupt, was sag ich, der seine Locken eine mir berührt. Ich weiß den Göttersohn zu fällen. Hier, dieses Eisen soll Gefährtinnen, soll mit der sanftesten Umarmung ihn, weil ich mit Eisen ihn umarmen muss, an meinen Busen schmerzlos niederziehen. Blut meines Herzens misst ich eher als seines. Nicht eher unwillig, bis ich aus Lüften gleich einem schön gefärbten Vogel ihn zu mir herabgestürzt. Der Kampf der Geschlechter, der ganz große Kampf der Geschlechter und dann die Rolle der Penthesilea, diese Amazone, die dermaßen leidenschaftlich ist, dass sie ihren Tod nur durch Willen herbeiführt. Das ist das einzige in der Literatur existierende Geschehen, dass sich ein Mensch, in diesem Fall ist eine Frau, töten kann, ohne einen Dolch zu benutzen oder eine Waffe, sondern nur durch den Willen. Also das Extreme an Leidenschaft, was die Penthesilea empfindet in ihrer Liebe, in dieser wahnsinnigen Liebe, sagen wir mal in der Maßlosigkeit ihrer Liebe, die so groß ist, dass sie alle Grenzen sprengt. Die Bucht des Meers, wo jene Schiffe liegen, zur Nachtzeit auf ein Merkmal lodern sie in Flammen auf. Das Lager wird erstürmt. Das Heer gedrängt zugleich von vorn und hinten. Zerrissen, aufgelöst, ins Land zerstreut. Verfolgt, gesucht, gegriffen und bekränzet jedwedes Haupt. Schwenk über brennende Holzhäuser. Schwenk über aufgereiht liegende Leichen halbnah. Beine eines Gehängten schwingen in Luft. Daneben steigt Mann Leiter hinauf, nah. Das Heer, gedrängt zugleich von vorn und hinten, zerrissen, aufgelöst, ans Land zerstreut, verfolgt, sucht, gegriffen und bekränzet, geht wie das Haupt, das unsere Lust gefiel. O selig wär ich, wenn ich dies erlebte. Nicht ruhen wollte ich an deiner Seite kämpfen, der Tage Glut nicht scheuen. Unermüdlich müsste ich an allen Gliedern mich verzehren. Verbrennungsöfen, nah. Zwei Ofentüren werden geöffnet, nah. Penthesilea, die währenddessen unverwandt in die Sonne gesehen. Dass ich mit Flügeln, weit gespreizt und rauschend, die Luft zerteilte. Darum führen die Wilden Krieg. Wer ihre Gegner sind, hat keinerlei Bedeutung. Es sind keine Gegner. Durch sie wird nichts geschehen, was nicht bereits geschehen ist. Familienalbum. Me, myself, I don't know. Einzelbildschaltung. Leni Riefenstahl, hier mit dem Filmstab. Da unser Führer in Konskije, ein Truppenbesuch. Vier Kameraden auf der Streife von Juden überfallen und gemeuchelt. Jetzt in einer Reihe. Die Juden müssen jetzt die Gräber für die gefallenen Kameraden ausheben. Letztes Foto. Leni Riefenstahl fällt beim Anblick der toten Juden in Ohnmacht. Immer. Aus dem Wesen der Kunst, wie sie gemeinhin nach der einzigen Kategorie des Scheines und der Schönheit begriffen wird, ist das Tragische in ehrlicher Weise gar nicht abzuleiten. Erst aus dem Geiste der Musik heraus verstehen wir eine Freude an der Vernichtung des Individuums. Das Begreifen ist ein Ende. Wir gingen zum Marktplatz, auf dem eine Menge deutscher Soldaten versammelt war. In ihrer Mitte schaufelten polnische Männer eine Grube, das Grab für die deutschen Soldaten. Unter den Soldaten herrschte größte Erregung. In den Gesichtern der Polen spiegelte sich Todesangst. Sie verstanden kein Deutsch und fürchteten, ihr eigenes Grab auszuheben. Neben mir stand eine besonders aufgebrachte Gruppe. Sie missachtete die Aufforderungen des Offiziers und versetzte den sich aus der Grube drängenden Männern brutale Fußtritte. Das empörte mich. Ich schrie sie an. Habt ihr nicht gehört, was der Offizier gesagt hat? Ihr wollt deutsche Soldaten sein? Die aufgebrachten Männer richteten sich jetzt bedrohlich gegen mich. Einer schrie, haut dir eine aufs Maul, weg mit dem Weib. Ein anderer rief, schieß dieses Weib nieder und richtete sein Gewehr auf mich. Entsetzt schaute ich auf die Soldaten. In diesem Augenblick wurde ich fotografiert. Das Bild, meinetwegen. Eine Entfernung. Mergel. Sand. Der Ausschnitt zeigt Himmel und Straße. Man sieht Männer, zunächst Helme und Schultern, von der eigenen Bewegung verwischt, beziehungsweise zu nah für das Auge. Feldgrau strömen Wolken darüber von einiger Schärfe. Eine Dorflandschaft, weit in der Öffnung zu den Feldern. Oder noch einmal. Ich weiß, ich kann Schnitt sagen. Jederzeit, wie man ich sagen könnte. Das Bild, meinetwegen eine Entfernung. Der Ausschnitt zeigt Himmel und Straße. Feldgrau, strömen Wolken darüber. Von einiger Schärfe. Eine Dorflandschaft, weit in der Öffnung zu den Feldern, fast wie davor. Oder noch einmal. Ich weiß, ich kann Schnitt sagen. Jederzeit. Wie man ich sagen könnte. Jemand, eine Frau meinetwegen. Nicht zu erkennen, was die bevorzugte Sicht auf die Szene ermöglicht. Ein Gerüst vielleicht, gut Kopf hoch oder offene Ladefläche eines Wagens. Abgestellt unweit der Straße, möglicherweise auch darauf. Das fast farblose Blau von Steinbelag oder Nässe bleibt vom unteren Bildrand ausgeschnitten, fast wie davor. Ich, meinetwegen, die einzige Frau übrigens. Mein Mantel, mit dem Rücken zu mir. Unvergleichlich, wie ich dastehe. Treibt das Gros der Männer auf ein niedriges Stück Himmel oder Häuserwand. Unter mir bleiben Helme und Waffen auf einer Linie. Rauschen der Steine. Blau und sauber wie eine Naht. Dazu die Haare. Um den Hals ein Stück Kleidung aus der Zeit. Mein Mantel, vielleicht ein wenig zu kurz. Hübsche Beine. Ein Stück Kleidung aus der Zeit. Mein Mantel, vielleicht ein wenig zu kurz. Vor allen Männern nie zu sehen. Aber die einzige Falte, wo sie das Erdreich ausheben. Keine Ahnung warum. Sollte ich andere sagen, nicht die Männer? Aus dem einfachen Grund, weil sie da sind. In der Sekunde jedenfalls. Über der Menge. Ich wieder froh, dass ich berühmt bin. Ein Lächeln fast ohne Mund hört man das schwache Treffen der Schaufeln. Dreck, meinetwegen. Aber die einzige Falte, wo sie das Erdreich ausheben, keine Ahnung warum, sollte ich andere sagen, nicht die Männer, aus dem einfachen Grund, weil sie da sind, in der Sekunde. Kann ich wissen, warum ein Knie das Gesicht sucht? Ich bin keine Schauspielerin, ich sehe. 5 Schritt auf der Stelle Erregung, die Augen geschlossen, die Menge als Tonspur. Wenn sie aussetzt, wird es soweit sein. Ein Rutschen vielleicht, Nachgeben des Erdreichs. Erregung, die Augen geschlossen, die Menge als Tonspur. Wenn sie aussetzt, wird es soweit sein. Ein Rutschen vielleicht, Nachgeben des Erdreichs. Von der Straße, darüber kein Blau mehr Peroxid geht, mein Haar durch die Reihen der Männer, ein Kornfeld, laufender Stöße, bis wir da sind, das Bild. Ich weiß, ich kann Schnitt sagen, jederzeit, wie man ich sagen könnte, jemand. Eine Frau jetzt eins mit dem Boden, im Schritt auf der Stelle. Dieselbe Bewegung wie Krieger, wie Tänzer. Dieselbe Bewegung mit der Kamera, dem Gewehr, filmen, bis der Platz leer wird. Haut oder Wolken? Eine Frage der Brennweite. Alles ist echt, beziehungsweise dem Erdboden gleich. Making of Massacre. Einzelbildschaltung. Me, myself. I don't know. Wortlos. Blond über alles wächst der Himmel in Technicolor. Hitler lesen. Das Volk ist in seiner überwiegenden Mehrheit so feminin veranlagt und eingestellt, dass weniger nüchterne Überlegung als vielmehr gefühlsmäßige Empfindung sein Denken und Handeln bestimmt. Dazu kommt, dass die Masse der Menschen an sich faul ist, träge im Gleise alter Gewohnheiten bleibt und von sich selbst aus nur ungern zu etwas Geschriebenem greift, wenn es nicht dem entspricht, was man selber glaubt und nicht das bringt, was man sich erhofft. Daher wird eine Schrift mit einer bestimmten Tendenz meistens nur von Menschen gelesen werden, die selbst dieser Richtung schon zuzurechnen sind. Höchstens ein Flugblatt oder ein Plakat können durch ihre Kürze damit rechnen, auch bei einem Andersdenkenden einen Augenblick lang Beachtung zu finden. Größere Aussicht besitzt schon das Bild in allen seinen Formen, bis hinauf zum Film. Hier braucht der Mensch noch weniger verstandesmäßig zu arbeiten, es genügt zu schauen. Weil das Bild ersetzt den eigentlichen Vorgang und hat so die Oberfläche von Popkultur, ja, die aber sehr viel übergreifender ist als jeder reale Vorgang. Film Art is moving and picture. And you must be strong enough through moving, Rhythmus, with the picture and the sound of the real atmosphere to give the impression what you want to show. Off camera. Off camera. Various shots at buildings. Close-up. Angle. At Hitler's friendly expression. In his face. The shot at motorcade continuing. Long shot. At motorcade rolling. Shot. Shot back at Hitler. Moving. And picture. Moving and picture. Kamera schneidet auf Flugfeld. Die jubelnde Masse, eine Frau. Der Aufschlag des Fahrwerks, wird Gleiten der Maschine im Schoß der Menge aufgenommen. Korpuskular, eine Einstellung lang. Hände und Arme zum Himmel. Geschnitten auf die ausrollenden Räder. Ein Junge. Die Tür zur Maschine. Die Menge. Eine Frau. Augen und Mund. Weit offen. Could one feel such an emotion as love for Hitler? Who? Could one feel such an emotion as love for Hitler? Who? A person like yourself. I not, but I can think so, because you know that several women are falling in love for Hitler, very strong, yes? Not you? Not, no possible, no. Never. Und hier diese Telegramm an Hitler. Ein Glückwunsch, den mein Führer mir schenkt, ist Erfüllung möglich. Daher hat mein Herz mich zum Danke gebracht. Heute halte ich mit beiden Armen die Rosen so rot wie die Berge ringsum im Kosen der letzten Sonne. Ich will nicht wissen, wer den Lebendigen erschlug. Ich will's nicht, weil ich's nicht will. Doch wer? Wer mir den Toten tötete, frag ich. Das Schweigen setzt eine genaue Kenntnis dessen voraus, was man verschweigt. Da man praktisch nicht für immer verstummt, trifft man eine Wahl zwischen dem, was sich sagen lässt, und dem, was man verschweigt. Ein Glückwunsch, den mein Führer mir schenkt, ist Erfüllung möglich. Daher hat mein Herz mich zum Danke gebracht. Heute halte ich mit beiden Armen die Rosen, so rot wie die Berge ringsum, im Kosen der letzten Sonne. So schaue ich hinauf zum Rosengarten, zu seinen leuchtenden Türmen und Wänden und streiche mit meinen Händen über die roten Blumen hin und weiß nur, dass ich unsagbar glücklich bin. Das Verschwiegene ist das besser Bekannte. Es ist präziser und es ist kostbarer. Es wird durch das Schweigen nicht nur geschützt, es konzentriert sich daran. Dunkle Leinwand. Musik. Etwa eine Minute. Dann langsame Aufblende. Statue eines Nazi-Adlers. Er flog auf. Weit beugte er sich zurück, um genug Schwung zu bekommen. Und stieß dann wie ein Speerwerfer den Schnabel durch meinen Mund. Nun war eingetreten, was wir schon lange erwartet hatten. Was ich in diesem Augenblick empfand, kann ich nicht beschreiben. Ein Chaos von Gefühlen tobte in mir. Nur eine Frau kann seinen furchtbaren Fluch brechen. Eine Frau mit reinem Herzen, die ihr Blut freiwillig Nosferatu gibt. Und bei ihm liegt die Nacht bis zum ersten Schrei des Hahnes. Hitler ist tot. Er ist tot. Nun war eingetreten, was wir schon lange erwartet hatten. Was ich in diesem Augenblick empfand, kann ich nicht beschreiben. Ein Chaos von Gefühlen tobte in mir. Ich warf mich auf mein Bett und weinte die ganze Nacht. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war ich allein. Jetzt sah ich, dass er alles verstanden hatte. Er flog auf, weit beugte er sich zurück, um genug Schwung zu bekommen, und stieß dann wie ein Speerwerfer den Schnabel durch meinen Mund tief in mich. Zurückfallend fühlte ich befreit, wie in meinem alle Tiefen füllenden, alle Ufer überfließenden Blut unrettbar ertrank. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war ich allein. We have lost the war. I think that is a question, yes? We have lost the war. Jetzt steht sie lautlos da, die Grauenvolle, bei seiner Leiche, umschnüffelt von der Meute und blicket starr. Es wäre sein leeres Blatt, den Bogen siegreich auf der Schulter tragend ins Unendliche hinaus und schweigt. Penthesilea ab. Auftritt Nosferatu. Am nächsten Morgen. Der Hahn kräht. Nosferatu schaut auf. Vom Hals, vom Trinken. Nosferatu schaut von ihrem Hals auf. Morgenlicht streicht über das Gebäude, über die Straße vor dem Fenster. Wieder Nosferatu. Er versucht zu fliehen, wird jedoch vom Licht der Sonne getroffen. Er vergeht in einer Wolke aus Rauch. Renfield, der Meister ist tot. Dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Und in diesem Moment, wie durch ein Wunder, starben die Kranken nicht mehr und der erdrückende Schatten des Vampires verschwand mit der Morgensonne. Ende. Auf den Schultern haben sie mich getragen bei dem Film, bei der Premiere. War unglaublich. Sie haben mir sogar die Kleider zerrissen. Sie können sich die Begeisterung gar nicht vorstellen. Und das Groteske ist, dass ich dafür büßen muss, weil man mir auch nicht glaubt, dass ich nichts wusste. Von den Konzentrationslagern, man hat es einfach gesagt, das stimmt nicht, die lügt. Ich kann nur sagen, dass ich mich von allem Schönen spontan angezogen fühle. Ja, Schönheit, Harmonie. Und vielleicht ist dieses Bemühen um Komposition, dieses Streben nach Form tatsächlich etwas sehr Deutsches. Aber genau weiß ich das auch nicht. Aber die Vernichtung des Narzissmus lässt ebenfalls ein Schweigen hinter sich zurück. Man wagt den Narzissmus nicht zu denken, weil er wie ein tollwütiger Hund erschlagen wurde, durch Polizeimaßnahmen und nicht nach den Regeln, die von den Diskursarten seiner Gegner anerkannt werden. Er wurde nicht widerlegt. Schweigen statt eines Resultats. Dieses Schweigen unterbricht die Kette, die von Ihnen, den Deportierten, von Ihnen der SS, bis zu uns reicht, die wir über Sie sprechen. Es ist nicht vorstellbar, dass diese Substanzen, die Sie für uns als Subjekte des Diskurses, der sich auf Sie bezieht, sind, auch ebenso sehr diese Subjekte sein könnten. Dieses Schweigen signalisiert das Aussetzen des Selbst, seine Spaltung. Es kommt aus dem Unbewussten, nicht aus meinem Wissen. Was wollen Sie von mir dazu hören? Großer Kofferstapel an Barackenwand in Auschwitz. Berg von Haaren, darauf geflochtener Zopf, nah. Zahnbürsten, nah. Rasierpinsel, nah. Bürsten, nah. Schuhe, nah. Wäsche, nah. Knochen, nah. An KZ-Tor, Arbeit macht frei. Schranke vor Lagertor öffnet sich. Opfer medizinischer Versuche. Kato. Abgemagerter Mann mit Knieverletzung in Krankenhausbett. Fleckfieberkranker. Ausgezehrter Mann leidet unter Atemnot. Bergen-Belsen nach Befreiung. Leichenberg. Tote mit Nummer auf Brust oder Bauch. Stapel nackter Leichen. Totengesichter, nah. Tote einzeln, groß. Dieses Schweigen signalisiert das Aussetzen des Selbst, seine Spaltung. Dieses Schweigen signalisiert das Aussetzen des Selbst, seine Spaltung. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Was beeinflusst Ihren Blick, also die in meinem Kopf? Nur der Stummfilm der Tiefsee. Nicht mehr sprechen. Nie mehr sprechen. Ich bin, ich war, ich werde sein. Goodbye. Fade out. Slowly. Goodbye. Goodbye. Sie hörten Masai Hitler, ein Hörspiel von Edgar Lipki. Komposition Ernst Geider Hartmann und Joker Nies. Realisation Edgar Lipki. Es sprachen Astrid Meyerfeld und Leslie Morton. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2005.